Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch wieder eine freie Themennacht. Ihr könnt also anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050, Mailadresse domian@wdr.de. Ja, und der erste Anrufer heißt Kadir und ist 24. Hallo Kadir. Hallo Domian. Kadir, um was geht's? Bei mir geht's darum, dass ich eine ganz krasse sexuelle Neigung habe. Und zwar ist es, dass ich halt fast ausschließlich auf Analverkehr stehe. Mhm. Und es ist jetzt halt so stark, dass mich halt sexuell gar nichts anderes mehr antörnt. Du bist heterosexuell? Ich bin definitiv heterosexuell. Ja. Also mein ganzer Bekanntenkreis weiß von meiner Neigung. Ja. Hab auch mal mit einem Kumpel drüber gesprochen. Aber das ist definitiv, also heterosexuell. Es ist ja so, dass mich wirklich der weibliche Hintern ja wirklich übertrieben antörnt. Ja, okay. Ist ja schon in Ordnung. Ich will dir aber gar nichts anderes einreden. Ja. Hast du gerade gesagt, dass du wirklich ausschließlich auf diesem Bereich fixiert bist? Ja, ausschließlich. Ausschließlich. Das heißt, alles andere interessiert dich null. Es ist so, ich kann normalen Sex mit einer Frau haben, also normalen vaginalen Verkehr, aber das ist für mich kein, selbst wenn ich einen Orgasmus habe und ejakuliere, ich habe keinen Spaß dabei. Das ist wie, wenn man sich gerade aus Zwang selbst befriedigt. Also kann man sagen, ein Fetisch ist das geworden. Das ist ein krasser Fetisch. Ein krasser Fetisch geworden, ja. Der dir natürlich Probleme bereiten wird, denn du musst dann ja immer Frauen finden, die genau auch so gepolt sind. Ja, die Sache ist, also es sind auch schon Frauen, die ich wirklich sehr gemocht habe, die Beziehungen sind kaputt gegangen daran. Weil du wie versessen auf diese Sache bist. Ja, also es gab ein, zwei Frauen, da hat sich eine Beziehung angedeutet, aber ist nichts geworden, weil sie das gar nicht wollten, und eine, die ich halt echt sehr gemocht habe, die hat mich dann nach 2 Jahren dann verlassen, weil sie darauf nicht mehr klargekommen ist. Du könntest auf alle anderen Varianten der Sexualität verzichten, wenn du nur dieses bekommen könntest. Ja. Kann man das so zuspitzen? Kann man, also ich sag mal so, es wäre kein Problem für mich auch mal für die Frau vaginalen Sex zu haben, aber... Aber du musst es nicht haben. Nee, gar nicht. Du brauchst es nicht. Du musst auch keine Frau küssen. Doch, das schon. So Zärtlichkeiten ist was anderes. Okay. Das sind ja dann eher Gefühle, die da sind. Mhm. Aber vom rein sexuellen Aspekt her Verstehe. Interessiert mich halt echt wirklich nur der Analverkehr. 24 Jahre bist du erst alt. Ja. Seit wann bist du da so fixiert drauf? Seit wann hast du es gemerkt? Seit 3, 4 Jahren. Also das ist bei mir ein bisschen kompliziert. Ich mache Musik, weißt du, also so Rap-Musik. Man kennt mich ja auch so in der Gegend. Mhm. Und die Sache ist irgendwie, weißt du, meinen ersten Sexualverkehr hatte ich mit 16. Und hat man Pornos geguckt, und du weißt dann, so wie Rapper sind, dieses Prollgehabe, dann redet man viel über Analverkehr, dass man seinen Gegner, die Freundin des Gegners, gern anal penetrieren möchte. Und daraus ist dann irgendwie eine totale Neigung geworden. Also irgendwie ist dann so geworden, dass mich seit 3, 4 Jahren echt wirklich... Also vor 3, 4 Jahren hat es angefangen, seit 2 Jahren ist es halt so, dass mir wirklich nichts anderes mehr Spaß macht. Ich weiß, das sage ich auch immer, dass es sehr schwierig ist, Außenstehenden einen Fetisch zu erklären. Also meine Freunde verstehen das schon, weil es ist halt so, ich weiß nicht, früher so die Generation, die standen ja eher so auf Brüste, heute steht man ja eher so auf die Hintern. Ja, aber so krass wie bei mir das ist. Kannst du es erklären, warum dich das gerade so besonders... Nein, weil ich finde Hintern super schön, und wenn man dann halt wirklich dann Analsex hat, die Sicht, die man, also ich mag dann auch wirklich nur in der Stellung von hinten, Doggy, ne? Mhm. Und wenn ich dann die Frau sehe, so diese, das ist irgendwie, das gibt mir den totalen Kick, weil ich halt so auf Hintern stehe, also für mich ist auch wichtig, dass ich mir eine Frau, ich suchte mir halt echt auch fast nach dem Hintern immer aus. Ach so. Du guckst der Frau natürlich nicht in die Augen. Natürlich auch ins Gesicht und so. Aber meine, natürlich so, nur kurz am Anfang, und dann geht's gleich. Es gibt ja auch so eine Beziehungsphase, dass man die mag und so. Ja, ja. Und es war auch zum Beispiel jetzt so gewesen bei meiner Ex-Freundin, mit der ich jetzt 2 Jahre knapp zusammen war. Also in die habe ich mich wirklich verliebt und habe diese Neigung erstmal ein halbes Jahr zurückgehalten. Mhm. Nach einem halben Jahr habe ich es ihr dann auch irgendwie offenbart. Mhm. Und dann kam es langsam dazu und sie meinte, dass ja, Koma, also ich heiße als Rapper Koma Amok, das kommt nur weil wegen deiner Rap-Musik, dies, das, wie Papo, weil du anderen was beweisen willst und jetzt redest du dir das ein. Mhm. Und hab dann auch die Rap-Musik sein lassen, weil ich ihr echt vertraut habe und hab ihr dann noch mal ein Lied gemacht, Güllem und so. Mhm. Und aber selbst in der Phase, wo ich ein Jahr keine Musik gemacht habe, war das immer noch da und dass sie dann irgendwann wirklich dann aufgehört hat. Du bist jetzt im Moment solo? Jetzt im Moment bin ich solo, ja. Also mit ihr, das ist jetzt seit einem knappen Jahr vorbei. Ja. Und in der Phase danach jetzt ist es wirklich extrem geworden. Also aber wenn du so auf freier Wildbahn Frauen anbaggerst, weißt du ja nicht, wie die drauf sind. Wie schätzt du das denn vorher ab? Die Generation ist sehr anders. Also heute Frauen dafür zu gewinnen, ist gar nicht mehr so schwer. Mhm. Aber die Sache ist, dass nicht jede Frau daran Spaß hat. Viele Frauen machen das einfach nur, wenn du heutzutage in eine Disco gehst oder so. Auch selbst ich habe zum Beispiel, Freund von mir, der Fatos, wir waren zum Beispiel mal in Stuttgart gewesen, da hatten wir ein Konzert gehabt und da waren wir betrunken gewesen und da war auch von einem Musiker von dort, von dem Adri, die Freundin, wir wussten, dass sie darauf steht, das war uns total egal und dann, er steht halt auch darauf, er ist nicht so versessen darauf wie ich und dann haben wir da sozusagen mit ihren Dreier gemacht, aber wirklich halt nur anal. Ja. Kadir, dafür gibt es, was du jetzt hier erzählt hast, dafür gibt es in dem Sinne keine Lösung. Wenn das dein Fetisch ist, dann ist es dein Fetisch. Ja. Da kannst du nur hoffen, dass du auf eine Frau triffst, die das genau so mit einer Lust und Wonne macht wie du. Ja, aber du musst jetzt wissen, so, du willst es dir ja nicht wegtrainieren. Das Problem ist, es macht mir halt Spaß, aber ich würde gerne auch wieder am normalen Sex Spaß haben. Mhm. Welche Sexfrequenz hast du denn? Wie oft hast du Sex? Also ich sag mal so, ich habe halt so 2-3 Mädels, die ich wirklich immer anrufen kann. Mhm. Und immer wenn ich möchte. Also sagen wir mal so, ich habe so einen Wochenschnitt von 4,5. Naja, das ist schon nicht schlecht. Ne? Also es kann auch mal sein, wenn ich mit Freunden am Wochenende bin, weiß ich, ich wohne alleine, ich habe eine große Wohnung und dann, das artet halt echt schon aus manchmal. Das macht mir Sorgen. Ich habe Angst, dass ich krank bin, Domian. Ja, die Gefahr ist natürlich bei einem Fetisch, die ist auch bei überzogener Sexualität, dass es so eine Sucht wird. Ja. Und in dem Moment ist es wirklich, finde ich, ist auch schlimm, weil diese Sucht sich gegen dich richtet. Ja. Irgendwann suchst du immer mehr eine Steigerung und die wirst du dann nicht mehr finden. Und du kannst vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr lieben oder dich verlieben. Das ist das, und wovor ich Angst habe, weil, wie ich jetzt gesagt, wenn ich sogar mit einem Vater aus einem Freund von mir wirklich einfach von einem anderen, der Adri ist kein Kollege, aber wir kennen ihn halt, wirklich, dass uns egal ist, weil wir wissen, dass die Freundin darauf steht, uns es zunutze machen. Mhm. Ich kann dir nur sagen, dass du das beobachten musst bei dir selbst. Mhm. Und wenn du das Gefühl hast, dass es wirklich ist und dass es wirklich in Richtung Sucht geht, also dann es musst gab du ja auch schon auseinander. Also jetzt zum Beispiel die Sache mit dieser Freundin von denen. Ja. Da gibt es eine Gruppierung aus Stuttgart, die nennen sich die Alba Kings. Und die sind halt echt, dass wir in Stuttgart waren und sich mit uns anlegen mussten, wir den halt echt deswegen auf die Schnauze gehauen haben. Ja, okay, das können wir jetzt nicht weiter erörtern. Es geht jetzt um dich und um deine Neigung. Grundsätzlich kann man immer sagen, wenn etwas ausartet in eine Sucht, musst du eine Hilfe suchen von außen. Ja. Musst du zu einer Sexualberatung, einer Sexualtherapie gehen. Einen anderen Rat gibt es dafür nicht. Okay. Was rätst du mir zwecks so zum Beispiel meiner Ex-Freundin, weil ich sie eigentlich immer noch richtig krass liebe, ja, sie auf sie zuzugehen, vielleicht sie dafür zu gewinnen? Also Nein. Ich glaube, Kadir, wenn jemand in einer gewissen Weise nicht gestrickt ist, kann man die Person auch nicht dafür gewinnen. Und du hast ja nur genug Chancen gehabt, sie dafür zu gewinnen. Sie hat sich ja von dir getrennt wegen dieser sexuellen Praktik. Ja, weil es exzessiv geworden ist. Weil es exzessiv geworden ist, genau. Einfach auf mich verzichten. Bitte? Ich sollte, weißt du, ich habe für sie viele Sachen gemacht, so bisher, wo ich auf mich verzichtet habe. Ja, wenn du darauf verzichten kannst, aber so wie du es mir schilderst, glaube ich nicht, dass du darauf verzichten kannst. Das glaube ich nicht. So, in Sachen Sexualberatung geben wir dir erstmal was in die Hand für den Fall, dass du denkst, nur ist es aber doch eine Nummer zu krass. Ich muss was unternehmen. Du legst auf und du wirst von meiner Psychologin, der Sabine, zurückgerufen. Die ruft gleich zurück. Okay. Kadir, alles Gute wünsche ich dir. Ich dir auch, danke. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und wenn ihr mich gerne per Mail erreichen wollt, domian@wdr.de. Hier ist Sonja. Sonja ist 27. Guten Morgen, Sonja. Guten Morgen, Domian. Über was reden wir beide, Sonja? Ich habe Angst vorm Zahnarzt. Ach, Sonja. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Also das ist mit Schmerzen verbunden bei mir. Ich habe sehr schlechte Zähne. Wie lange warst du denn? Wie lange warst du nicht beim Zahnarzt? Jetzt sind es fast 3 Jahre, 2,5 Jahre jetzt, ja. Geht ja noch. Ja, geht ja noch, ist relativ gesehen. Ich war mitten in der Behandlung drin und habe mittendrin auch abgebrochen. Und dementsprechend sieht es natürlich jetzt in meinem Mund auch so aus. Ne? Wie sieht's denn da aus im Mund? Ja, es sind teilweise schon Backenzähne abgebrochen, bis aufs Zahnfleisch runter. Hm. Ja, es sind Löcher drin ohne Ende und also gerade Backenzähne. Und jetzt merke ich halt auch gerade, dass jetzt habe ich gerade erst vor kurzem wieder ein Loch vorne halt im Zahn entdeckt und ist natürlich auch alles mit Schmerzen verbunden, ne? Ja. Ist alles offen, die Nerven liegen frei, ja. Warst du denn immer schon so ein bisschen ängstlich in Sachen Zahnarzt? Ja, das schon. Also ich habe, wie gesagt, von klein auf auch schon immer Probleme gehabt mit den Zähnen, also noch nie die besten Zähne gehabt. Mhm. Und ja, klar, also Angst war immer irgendwie da, nur ich hatte jetzt vor 2,5 Jahren, wie gesagt, war halt eine größere Behandlung. Ja, ist eine Brücke gemacht worden, mehrere Kronen und ja, da hat der Zahnarzt, bei dem ich jetzt zuletzt gewesen bin, der hat da leider 2-mal auch gleich einen Nerv getroffen bei mir, als er mir eine Betäubungsspritze geben wollte. Mhm. Was so einen Schlag gegeben hat in meinem Kopf, dass ich und auch noch meine ganze Gesichtshälfte dann wirklich knalleblau war, Tage später noch. Mhm. Dass ich da einfach nicht mehr hingegangen bin. Das war so für mich dieses, jetzt, das reicht. Also das, ich bin danach zwar noch mal hin, aber ich hatte so eine Angst. Ich habe wirklich... Du bist dann aufgestanden und hast gesagt, ich gehe jetzt. Ja. Und warum bist du dann noch mal da später hingegangen? Ja, weil es ja gemacht werden muss. Es muss ja gemacht werden. Achso, es ist dann auch gemacht worden? Nein, es ist nicht mehr gemacht worden, weil ich mich selber nicht mehr überwinden konnte. Und aber du warst konnte mir dann auch nicht helfen. Aber du warst noch mal ein zweites Mal bei ihm. Ja, und auch da, er hat die Spritze in der Hand gehabt, wollte gerade loslegen. Nein, danke. Ach so, ich habe sofort angefangen zu weinen und war am Zittern. Aber warum gehst du denn auch zu dem Arzt, wo da sowas schiefgelaufen ist? Denn wäre ich zu einem anderen gegangen. Das ist, glaube ich, schon mein 5. oder 6. Zahnarzt. Mhm. Das ist immer wieder dasselbe. Also vielleicht picke ich mir das auch raus, dass ich einfach so... jetzt hat er mir was getan, jetzt gehe ich einfach nicht mehr hin. Ja, nun gibt es ja Zahnarztpraxen mittlerweile überall in Deutschland, die auch spezialisiert sind auf Menschen mit einer Zahnarztphobie, die in bestimmter Weise vorsichtig rangehen, vielleicht sogar mit so einer Art Dämmerschlafnarkose arbeiten. Warum suchst du dich nicht so einen Zahnarzt aus? Also ich habe jetzt im Internet schon ein bisschen recherchiert, was es da so gibt. Mhm. Und ich weiß nicht, ob Hypnose habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Einfach so dieses, es ist mir halt nicht so ganz geheuer. Mhm. Und alles andere, also am liebsten wäre mir Vollnarkose, gleich alles fertig machen und gut ist. Ja, ich meine, zur Not kannst du das ja auch machen lassen. Selbst das geht ja. Ja, aber so wie ich das jetzt recherchiert habe, also was ich jetzt halt gesehen habe, da kostet das natürlich auch ein Schweinegeld. Ne? Das muss man dann privat dazu zahlen, ne? Oder ich weiß nicht, wie das berechnet wird, keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch nicht. Aber was ich jetzt so halt gelesen habe, ich weiß nicht, ob das auch dann dubiose Seiten sind, ob man denen dann auch Vertrauen schenken kann. Aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, hat mich auch schon an so einen komischen Verband gewandt. Das war, wie gesagt, auch alles übers Internet. Und dann geht das ja erst ab 10.000 Euro los und so viel Geld habe ich nicht. Nee, also es gibt sicherlich auch Mittel und Wege für Leute, die nicht so viel Kohle haben, die eine Angst vor dem Zahnarzt haben, dass sie adäquat behandelt werden. Machen wir uns gleich mal schlau. Kriegen wir bestimmt was Seriöses für dich raus. Ja. Dann möchte ich nur noch wirklich an dich appellieren, das dann auch zu tun, weil das ist ja nicht nur ein ästhetisches Problem mit den Zähnen, sondern auch wirklich eine gesundheitliche Geschichte, die Zähne in Ordnung zu halten. Natürlich. Ne? Und vor allen Dingen, ich meine, ich habe auch Kinder und... Und du musst ein Vorbild sein? Ja, ich meine, gut, bei denen ist Gott sei Dank wirklich alles in Ordnung. Also da achte ich schon sehr drauf. Also wirklich auch ganz penibel. Da ist wirklich alles okay. Aber das ist halt schon alleine, also ich gehe zum Beispiel mit denen nicht zum Zahnarzt hin. Mhm. Na, also die gehen halt nur zum Schulzahnarzt, aber ich gehe mit denen nicht zum regulären Zahnarzt zur Kontrolle, weil ich halt einfach wieder dieses, ja, der guckt mich dann an und sagt dann, ja, sie müssen auch mal wieder kommen. Ne, so, Und dann, ja, da kriege ich nur noch Schamesröte ins Gesicht und will am liebsten nur noch rauslaufen. Ja, du brauchst wirklich jemanden, der sehr trainiert ist im Umgang mit Menschen, die eine solche Phobie haben. Wir werden uns jetzt mal schlau machen und dich gleich nochmal anrufen. In der Hoffnung, dass wir dir helfen können. Ja? Ja. Sollen wir es so machen, Sonja? Ja. Alles Gute, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Okay, danke dir. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, morgen ist ja Themennacht, morgen heißt unser Thema die Macht der Mütter. Ich möchte sehr gerne morgen mit Leuten sprechen, die es mit sehr starken und dominanten Müttern zu tun hatten oder zu tun haben. Also die unter ihrer Mutter gelitten haben oder vielleicht sogar die ihre Mutter hassen. Das ist die eine Seite, die negative Seite. Es kann aber auch sein, dass es Leute gibt, die ihrer starken und dominanten Mutter sehr dankbar sind, weil sie dieser Mutter ganz viel zu verdanken haben. Diese Mutter hat sich eingesetzt und hat euch vielleicht beschützt vor schlimmen Dingen, die euch sonst widerfahren werden als Kind. Also, das ist das Thema morgen, die Macht der Mütter. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über eure Mütter, über eure Mutter, welche Erfahrungen ihr vielleicht mit einer sehr starken Mutter gemacht habt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Wie immer sind die Leitungen geschaltet und gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 55. Hallo Wolfgang. Ja, schönen guten Abend, Jürgen, Wolfgang hier. Schönen guten Abend. Um was geht's bei dir? Ich habe da so ein Problem. Weil das Problem haben wir ja alle. Meine Frau ist verstorben an Krebs mit 56. Wann? Am 8. Januar. 8. in diesem Jahr? Ja, ja, am 8. Sie ist gebürtige Kroatin und hat immer gesagt, ich will nicht in diesem, entschuldige bitte, scheiß Deutschland beerdigt werden. Dann habe ich sie überführen lassen nach Kroatien. Wie lange hat sie denn hier gelebt? Bitte? Wie lange hat sie in Deutschland gelebt? 37 Jahre. 37 Jahre und hatte so eine schlechte Meinung von dem Land? Ja, nein, schlechte Meinung. Das war einfach irgendwie so, ich weiß auch nicht. Sie wollte nicht in diesem Deutschland beerdigt werden. Mhm. Dann habe ich sie überführt nach Kroatien und habe sie in ein Heimatdorf am 13. Beisetzen lassen. Es war die Hölle. Ich kann nur jedem Menschen empfehlen, niemals auf eine kroatische Beerdigung zu gehen. Warum? Was ist da passiert? Ja, das kennen wir. Ich sag mal jetzt wir. Ich bin Deutscher. Wir Westeuropäer nicht, wie sich dann die Klageweiber über den Seich werfen und schreien und machen und tun. Das war einfach die Hölle. Wer waren in eurem Fall diese sogenannten Klageweiber? Waren das Verwandte? Ja, ja, klar. Mama und Tanten und so weiter und so. Und die werfen sich auf den Sarg drauf? Ja. In der Kirche? Ja, in der Kapelle. Wir haben da in der Friedhofskapelle haben wir das gemacht. Aber das ist zweitrangig. Ich hab's dann habe ich auch gerne mit Sicherheit nicht, aber habe ich halt eben mitgemacht und was war denn noch so schlimm neben diesen Klagen? Das nächste ist dann halt eben die Region ist total felsig, das heißt so unsere üblichen Gräber werden dann nicht so dann wird kein Grab in die Erde gemacht, da wird so eine Betonkiste gebaut. Mhm. Ja? Und dann wird dieser Sarg in die Betonkiste rein, etwa wieder die Hölle. Wenn ich dann, wo ich draußen stand und die haben versucht, dann halt eben diesen Sarg von meiner Visa da reinzuschieben. Aber wurde der quasi in so eine Felsenwand reingeschoben? Ja, nein, ja. Also ja, nicht wie heißt das, Gruft heißt das, ne? Ja, aber die Gruft war nicht am Boden, sondern nein, die war in der Wand. Oberirdisch. Und man hat in die Wand so eine Betongruft reingeschlagen und da kommt wird der Sarg dann reingeschoben. Da kommt der rein und dann ist das eben für eine Familie, für ein oder zwei oder drei oder vier Personen, je nachdem, was man, wie viel man vorher da... Ja, und warum war das wiederum so schlimm? wie der Seich in dieses Loch da rein muss. Wie macht man das denn? Ja, da klettern zwei Leute, klettern da rein und versuchen, den reinzuziehen, und von draußen schieben noch zwei Personen, ne? Ach, der ist, diese Gruft, dieses Loch, sag ich mal, ist so groß, dass da jemand hinten reinklettern kann und zieht den Sarg rein. Ja, genau so. Mhm. Und der letzte war jetzt, ich muss jetzt auch hier privat zu Hause mal halt irgendwann dazu übergehen und ihre, ich sag mal, Garderobe zu entsorgen. Mhm. Habe ich gestern Abend, deswegen habe ich auch mit Ihnen telefoniert oder mit dir telefoniert. Ich muss ihre Garderobe entsorgen. Mhm. Was macht man damit? Mhm. Ich brauche es nicht mehr. Mhm. Was soll ich mit ihren Sachen da, mit Jacken und Taschen und Wolfgang, eine Bitte. Wir vertiefen das gleich mit den Sachen. Ich habe noch eine Frage zu diesem Begräbnis. Ja. Wenn in Deutschland oder so wie wir es kennen, ein Sarg zu Grabe gelassen wird, wird das ja in der Regel in einer würdigen Form gemacht, dass der Sarg langsam runtersinkt. Ja, ja. Ich habe dich gerade so verstanden, dass du das als unwürdig empfunden hast, dieses Schieben und Drücken und Zerren an dem Sarg, damit es da reinkommt. Ja, das war Katastrophe für mich. Mhm. Gab es noch etwas bei dieser Beerdigung, was du schrecklich fandst? Ja. Oder waren das die beiden schlimmsten Sachen, die Klageweiber und wie mit dem Sarg da umgegangen wurde? Jetzt sagst du mit den Sachen, ja, das ist immer eine große Frage, wenn jemand verstorben ist, was macht man mit den Kleidungsstücken zum Beispiel des Verstorbenen? Ja, was mache ich damit jetzt? Ich habe sie gestern in einer Mülltüte, in einer blöden Mülltüte, das kann doch nicht sein, dass ich in einer Mülltüte die Sachen meiner Frau reinschmeiße. Mhm. Ja. Hast du vielleicht nicht die Gelegenheit, die Sachen weiterzugeben, vielleicht für bedürftige Menschen? Gibt es natürlich gibt es da die Variante Caritas, Rotes Kreuz oder selbst in Kroatien, da wo ich lebe, da sind mit Sicherheit auch viele Leute bei. Mhm. Aber ich musste doch erstmal in eine Mülltüte reinstecken. Ja, vielleicht könnten wir uns mal von dem Wort Müll verabschieden. Du müsstest sie in eine Tüte tun, ja. Es gibt zum Beispiel, das weiß ich hier in Köln, gibt es so eine Stelle, da kann man Sachen für obdachlose Menschen abgeben. Das finde ich immer sehr sinnvoll. Da weiß ich, das bekommen dann die Leute, die hier in Köln obdachlos sind, und die kriegen dann schöne Sachen oder bessere Sachen, als sie vielleicht haben. Wäre das nicht für dich eine vielleicht sogar ein bisschen tröstlich, dass du dann sogar noch ein bisschen was Gutes damit anstellen, anrichten könntest mit den Sachen deiner geliebten Frau? Ja, ich weiß es selber. Ich habe es nur gestern versucht. Ich wollte irgendwie, ich bin jetzt schon wieder über eine Woche in Deutschland, halt eben irgendwann muss ich den Schrank ja mal aufräumen. Geht ja gar nicht anders. Ja, vor mir ist ein Tisch mit Papier, der ist, weiß ja doppelt, immens hoch von mir, Papier mit ganzen Unterlagen, und ich muss halt irgendwann abarbeiten. Mhm. Ja? Ich verstehe das so, dass es dir sehr schwer fällt, diese Sachen einfach in so eine Tüte zu tun. Das ist, und somit zu entsorgen, wie auch immer. Ich weiß eigentlich, Jürgen, ich weiß gar nicht, eigentlich ist alles, was ich fragen will oder mit dem ich sprechen will, hat eine gewisse Logik. Eigentlich ist das ganze Telefongespräch ist eigentlich überflüssig. Ja? Aber wir unterhalten uns ja. Ja, wir unterhalten uns. Worauf läuft die, was ist die Hauptfrage eigentlich, die dich Ich weiß sie selber nicht. Ich weiß sie wirklich selber nicht. Denkst du darüber nach, ob... Ich bin selber nebenbei auch krank, aber das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Mhm. Ich gehe morgen auch ins Krankenhaus. Ich habe Speiseröhrenkrebs. Haben sie jetzt festgestellt, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ganz oder ziemlich schnell zu meiner Visa nach oben komme, ist nicht unwahrscheinlich. Mhm. Ja, aber es stört mich nicht. Es stört mich einfach gar nicht. Ja? Lass mich noch einen Satz zu den Kleidungsstücken sagen. Offensichtlich fällt dir das ja im Moment schwer, diese Kleidungsstücke wegzugeben. Ja. Dann behalt sie doch noch eine Weile. Kein Mensch verlangt von dir, dass du jetzt, deine Frau ist erst am 8. Januar gestorben. Ja. Das ist auch nicht schlimm, wenn die noch ein paar Wochen oder ein paar Monate im Schrank hängen. Das ist klar, weiß ich. Vielleicht fällt es dir in Die Logik dahinter steht einfach anders. Wie steht die denn? Ja, die Logik ist, ich muss doch jetzt einen Strich machen. Ja, aber du kannst doch eine Trauerarbeit nicht mit so einer Logik schaffen. Ich muss jetzt mal einen Strich machen. Mensch, deine Frau ist mal nicht mal einen Monat tot. Ja. Was meinst du, wie lange du noch trauern wirst? Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Ich weiß es nicht. Bei jedem Menschen ist es anders. Das musst du jetzt nicht in so einem Hauruck-Verfahren machen. Wenn du die Sachen nicht abgeben kannst und möchtest, dann lasse da. Es kommt schon eine Zeit, wo du denkst, okay, jetzt kann ich das machen. Guck mal, erledige den Schreibkram, der wichtig ist, damit du da nicht irgendwie in Schwierigkeiten gerätst. Und dann kümmere dich um deine Gesundheit und um deine Krankheit. So wie es deine Frau auch von dir erwünscht hätte, dass du dich behandeln lässt und dass es dir auch, dass du es schaffst, aus dieser Krankheit herauszukommen. Ja, ich danke dir jetzt schon. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich überhaupt angerufen habe. Entschuldigung. Ja, doch, ich glaube schon, weil du einfach wahnsinnig traurig bist. Weil du wahnsinnig traurig bist. Du hast deine Frau verloren, du hast diese Sachen da in Kroatien erlebt, die dir zugesetzt haben. Jetzt hast du auch noch eine Diagnose bekommen, die ja auch nochmal ein Schock für dich ist. Da kann ich schon verstehen, dass man mal ein Wort reden will mit jemandem. Hm. Okay. Möchtest du vielleicht, dass meine Psychologin nochmal anruft? Nein, ich glaube nicht mehr. Okay. Ich bin, glaube ich, erstmal... Für heute bin ich erstmal fertig. Ja. Wolfgang, ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du deine Krankheit in den Griff kriegst. Jürgen, ich danke dir für deinen persönlichen Einsatz. Sehr gerne. Ja. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören, Wolfgang. Tschüss. 1.27 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Tina. Tina ist 40. Guten Morgen, Tina. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Tina, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich bin momentan in Therapie. Ich hatte schon mal angerufen und zwar ging es darum, weil mein Freund und ich, wir hatten beschlossen, unser Leben ein Ende zu setzen. Ah, ich weiß. Ich weiß, wann war das? Vor einem halben Jahr ungefähr? Nicht ganz. November, Oktober? Mitte November, ja, genau. Der Anruf war, ich erinnere mich sehr gut, dass ihr zusammen euch, weil ihr so... Wo bist du da? Ich laufe gerade in der Klinik im Gang rum, ach so, damit ich niemanden aufwecke. Ach so, das halt so, ich verstehe. Ja. Also der Tenor deines Anrufes war, ihr wart beide so in so einer schweren seelischen Notlage oder in einer so Art depressiven Stimmung, dass ihr beide euch das Leben nehmen wolltet. Ja, genau. Besonders, weil wir halt auch beide kennen, dass diese depressiven Phasen schon häufig wiedergekommen sind. Mhm. Sag's nochmal. Ja, wir waren halt zeitweise wirklich in so einer Verfassung, dass wir keine Hoffnung mehr gesehen haben. Dass wir einfach dachten, es geht immer so weiter. Habe ich es richtig in Erinnerung, dass der Wille oder der Wunsch, sich zu töten, noch viel stärker von deinem Freund kam als denn von dir? Ja, genau. Mhm. Also auch viel geplanter. Also bei mir, ich hatte auch schon ein paar Suizidversuche gehabt, aber das war dann eher eine impulsive Handlung gewesen und hatte mit Planung wenig zu tun. Ja, ich weiß, dass wir sehr intensiv gesprochen haben. Was ist dann daraus geworden nach unserem Gespräch? Wie ging es weiter? Also die Therapie, die ich anempfohlen bekommen habe, da konnte ich dann doch schneller dran teilnehmen, als ich dachte. Mhm. Das ging dann schon Ende November los. Mhm. Und da musste ich zwar nochmal pausieren, wegen meiner Krise wieder, Aber ich bin jetzt dort immer noch und ich kann eigentlich nur allen sagen, die auch solche Gedanken haben, dass es schon Hoffnung gibt, wenn man daran wirklich arbeiten möchte und besonders auch mit Leuten redet, die ja ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die ich einfach hab ja, auch solche Gefühle und Gedanken haben. Ich weiß ja, dass ich versucht habe, so intensiv auf dich einzureden, weil ich in der Tat den Eindruck hatte, dass ich nicht mit einer Frau spreche, die komplett den Lebenswillen verloren hatte. Das war ja nicht der Fall. Da waren noch viele Ansätze, ja, die noch zum Leben hintendierten bei dir. Ja, auf jeden Fall, weil so stark depressiv war ich zu dieser Zeit auch nicht gewesen. Mhm. Nur, ich weiß auch nicht, ich wollte meinen Freund nicht alleine lassen und dachte, alle anderen sind gut versorgt. Für mich schien es dann einfach nur logisch zu sein. Mhm. Aber ich bin jetzt auch froh, dass wir beide davon weggekommen sind. Ja, wie geht es denn jetzt deinem Freund und wo befindet er sich? Der ist heute noch in der Akutklinik, wird aber morgen entlassen. Also meiner Meinung nach ein bisschen zu früh. Mhm. Aber ja, ich weiß ja auch nicht so richtig, ob er da aus sich herausgegangen ist und auch wirklich über seine Probleme geredet hat. Ich hoffe, dass er dann erstmal zu Hause wieder klarkommt. Er will aber auf jeden Fall auch noch eine Langzeittherapie machen, also irgendetwas, was also stärker mit seiner Persönlichkeitsstörung zusammenhängt und mit seinen Depressionen, als ja, mit irgendwelchen Abhängigkeitsgeschichten, ja, weil das eigentlich nur ein Nebeneffekt ist. Musstest du denn sehr, sehr auf ihn einreden? Musstest du sehr massiv sein, um ihn von dem Vorhaben der Selbsttötung abzuhalten? Nein, gar nicht. Also weil es ja bei ihm auch sehr stimmungsschwankend zugeht. Mhm. Und er hat sich dann sogar also so ein, zwei Wochen später bei mir entschuldigt und hat gesagt, es tut mir leid, also da war ich wahrscheinlich auch zu müde und habe zu viel getrunken, habe da gar nicht nachgedacht, als ich das ja vorgeschlagen habe, auch noch mit meinem Plan. Und also ich habe zumindest drüber nachgedacht. Ich hatte zwar auch Angst, aber ich habe drüber nachgedacht und habe das halt auch in Erwägung gezogen. Mhm. Und das fand er dann halt doch nicht so gut. Also dass er da noch jemand anderen mit reinziehen wollte. Und ich hoffe jetzt halt auch, dass allein nicht durchzieht. Ja. Wie lange wirst du jetzt noch in der Klinik bleiben müssen? Das sind noch 5 Wochen. Mhm. Das ist also zeitlich begrenzt auf 12 Wochen. Und ja, da lernen wir praktisch die Grundlagen. Das ist verhaltenstherapeutisch angelegt, wie man mit bestimmten Gefühlsschwankungen besser umgeht, welche Fertigkeiten man sich aneignen kann. Ja, sagst du nochmal, welche jetzt endgültige Diagnose du hast oder was hat man dir gesagt? Ja, also meine Diagnose ist emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Also das nennt man ja auch ja häufig Borderline, obwohl ich das Wort eigentlich nicht mag. Es wird so häufig als Schimpfwort verwendet, habe ich in anderen Kliniken festgestellt. Mhm. Weil, also ich bin auch durchaus schon mal bei Psychologen gewesen, die abgelehnt haben, Borderline-Patienten zu therapieren, weil alles nur eine geringe Gültigkeit hat, also von dem, was man sich als Ziel setzt. Ja, das kann morgen schon nicht mehr stimmen. Ja, ja. Und das ist halt auch ein Symptom der Krankheit und daran sollte man halt auch arbeiten. Ja. Trifft diese Diagnose auch auf deinen Freund zu? Nein, er hat eine andere Persönlichkeitsstörung. Das nennt sich schizoide Persönlichkeitsstörung. Das hat nichts mit Schizophrenie zu tun, sondern da geht es ja um eine starke, ja, eine Schwierigkeit mit Gefühlen generell umzugehen, Gefühle zu zeigen und zu äußern. Mhm. Und darauf folgt halt auch eine sehr starke Abgrenzung von allen anderen Menschen. Also er zieht sich sehr stark zurück. Aber so die Perspektive besteht doch darin, dass ihr dann auch wieder wirklich dann zusammenleben werdet demnächst. Oder? Ja, auf jeden Fall, weil ich habe gemerkt, also mit seiner ruhigen Art komme ich auf jeden Fall sehr gut zurecht. Also wir ergänzen uns sehr gut und jetzt müsste ich meine Impulse ein bisschen mehr reduzieren und er seine ja, also praktisch seine Impulse ein bisschen herauskitzeln oder seine Gefühle stärker zeigen können und dann wird's passen. Ja. Du dann bereust, wohl beide eher geheilt. Du bereust es auf keinen Fall, dass du in die Klinik gegangen bist. Nein, auf keinen Fall. Ja. Und ich kann das also wirklich nur jedem empfehlen, dann so eine Verhaltenstherapie, so eine DBT-Therapie zu machen. Ja. Für die Persönlichkeitsstörung von meinem Freund, da gibt es leider nicht sehr viele Behandlungsmöglichkeiten, weil da das Vertrauen in andere Menschen ganz, ganz gering ist und also noch viel geringer als bei unserer Störung. Und Also Tina, ich freue mich sehr, dass du dich nochmal gemeldet hast, weil unsere Stammzuschauer und Zuhörer werden sich bestimmt sehr gut an das Gespräch mit dir erinnern. Insofern freue ich mich immer, wenn ein Rücklauf da ist. Darüber hinaus ist es auch sehr wichtig, dass du angerufen hast für vielleicht für potenziell betroffene Menschen, die uns auch zuhören, dass du einfach mal erzählst, wie das so geht und dass du den Rat gegeben hast, sich auf diese Art und Weise behandeln zu lassen. Das hat einen hohen Glaubwürdigkeitsfaktor, wenn jemand betroffen ist, genau das so sagt, wie du es gerade gesagt hast. Das finde ich toll. Also es ist nicht leicht. Also nicht so, dass man jetzt in die Klinik geht und dann kann man alles. Und ich hatte auch mal so einen Durchhänger gehabt. Ich sollte dann mal für 2 Wochen pausieren, weil ich einfach an meine Grenzen gekommen bin und dachte, es geht an dem Punkt nicht mehr weiter. Das bringt alles nichts. Mhm. Aber es lohnt sich wirklich auch, da nochmal drüber nachzudenken und weiterzumachen, selbst wenn man auch ein bisschen länger warten muss. Ja. Also ungeduldig darf man nicht sein, besonders wenn man in meinem Alter ist. Ja, also je früher, desto besser. Ja. Die meisten meiner Mitpatienten sind auch so Mitte 20, 30, also ein ganzes Stück jünger als ich. Gut, Tina. Ich danke dir sehr für den Rückruf oder für den nochmaligen Anruf und wünsche dir weiterhin gute Besserung, gute Genesung und herzliche Grüße an deinen Freund. Und auch ihm wünsche ich natürlich alles Gute und dass ihr dann einen neuen guten Abschnitt in eurem Leben dann hinbekommt demnächst. Alles Gute von Herzen. Ich denke, also ich habe da jetzt schon mehr Hoffnung. Und super. Euch wünsche ich, dass ihr so weitermacht. Also das ist ganz toll, dass es diese Sendung gibt. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Und nochmal alles Gute für dich. Tschüss. Ja, danke, tschüss. Ciao. Das war Tina und hier ist Dieter. Und Dieter ist 37. Guten Morgen, Dieter. Hallo? Ja, Dieter, guten Morgen. Oh, 67. 67. Dankeschön. Habe ich 37 gesagt? Ja, du hast 37 gesagt. Hier steht aber auch 67, Entschuldigung. Bitte. Dieter, 67. Jahre alt. Um was geht's bei dir? Domian, ich bin nicht nur glücklich, ich bin super glücklich. Ach, das ist aber eine schöne Nachricht. Ja. Warum? Auf den Tag genau vor einem Jahr konnte ich zum ersten Mal als Schauspieler auf der Bühne eines Theaters stehen. Vor einem Jahr, da warst du 66. Richtig. Da hast du zum ersten Mal als Schauspieler auf der Bühne gestanden. Richtig. Und hast vorher gar keine... immer den Wunsch gehabt. Was hast du früher gemacht beruflich? Die meiste Zeit meines Lebens habe ich im Außendienst gearbeitet und immer andere Leute versucht zu beeinflussen, dass unsere Produkte die besten sind. Ach so, verstehe. Und du hattest Zeit deines Lebens den Wunsch, Schauspieler sein zu wollen. Ja, das war immer ein Wunsch, das war immer so im Verborgenen, den ich nie realisieren konnte. Jetzt würde ich das im ersten Moment denken, ja, mit 66, was kann man da noch machen? Da geht man vielleicht in so eine Seniorengruppe als Schauspieler. Richtig. Ja. Richtig. So fing es an. So fing es an. Das war das alte Theater, die Spätzünder. Ah ja. Die immer noch existieren. Ja. Wo existieren die? Hier in der Nähe meines Wohnortes, also im weitesten Sinne am Niederrhein. Am Niederrhein, ja. Ja. Mhm. Und hat sich denn jetzt aus diesen Spätzündern, aus dieser Gruppe noch was anderes ergeben? Ja, das war 2011, das war also wirklich der absolute Hammer, das war der absolute Knüller. Ich habe dann eine Rolle im Fernsehen bekommen. Im Fernsehen sogar? Bei Endemol, ja. Also Endemol machen so, die machen große Serien? Die machen für RTL Comedy-Shows etc. Ja, und da hast du, was für eine Rolle war das? Da habe ich einen Musikpädagogen gespielt. Ah. Ich habe dann extra Gitarrenunterricht genommen, weil ich mit einer Gitarre aufgetreten bin. Ja. Habe dann beim Nachbarn Gitarrenunterricht bekommen, aber das war so schauspielerisch nicht so unbedingt ein Highlight. Verstehe. Dafür ist Endemol ja auch nicht so bekannt, aber ein anderes Thema. Was hast du noch gemacht? Und danach habe ich dann im Mai vorigen Jahres sogar als Schauspieler bei einem Spielfilm mitgewirkt. Der Spielfilm kommt in diesem Jahr ins Kino. Mhm. Sogar ein Kinofilm? Der kommt ein Kinofilm, ja. Der läuft jetzt erst bei verschiedenen Festivals. Ja. Er trägt den Titel Kleine Morde. Ja. Ist es ein großer Spielfilm oder ist es eher ein so Arthouse? Spielfilm, ja. Ein großer Spielfilm, von einem deutschen Regisseur gemacht. Von einem deutsch-türkischen Regisseur, genau. Wer ist das? Das ist Adnan Günther Köse. Ja, sagt mir jetzt nichts. Der wird Rainer Werner Fassbinder von Dienstlachen genannt. Ach. Na gut, also, ja, da muss man anfangen. Adnan hat zu mir gesagt, merkt dir eins, ich drehe schnell, ich drehe viel, ja, und ich suche immer wieder neue Talente. Und was für eine Rolle hattest du in, oder hast du in... Da habe ich den zornigen Schriftsteller Dr. Justus Frey gespielt. Sag mal, das ist ja ganz irre, dass man in dem Alter noch einen Zugang in dieses Metier findet, hätte ich gar nicht so gedacht. Ich hatte von dem Auftritt bei den Spätzündern, habe ich den Willi Lohmann aus dem Tod eines Handlungsreisenden gespielt. Mhm. Und da habe ich bei drei verschiedenen Tageszeitungen super Kritiken bekommen. Mhm. Die waren wirklich einmalig, die haben mich verwöhnt. Mhm. Und mit diesen Kritiken bin ich dann zum Casting des Spielfilms gegangen. Wahnsinn. Und hat dem Regisseur gesagt, schau auch an, das waren also Fotokopien, ja, das bin ich, das kann ich. Und dann hat er gesagt, dann nehme ich dich. Ist im künstlerischen Bereich wahrscheinlich, ich überlege gerade, wo kann man noch als sehr etwas älterer Mensch einsteigen? Vielleicht als Schriftsteller kann man einsteigen. Jetzt erzählst du das von der Schauspielerei. Als ja. Sänger geht es nicht mehr, da braucht man eine sehr jahrzehntelange Schulung der Stimme, das geht nicht mehr. Richtig. Bildhauerei vielleicht auch noch, das ginge auch noch. Bei mir kommt noch das Zweites dazu. Ich habe immer in meinem Leben Sport getrieben und habe vor anderthalb Jahren mit dem Golfsport angefangen. Mhm. Und das genauso intensiv wie jetzt mit der Schauspielerei. Also sehr diszipliniert. Richtig. Ja. Richtig. Geht ja manchmal so ein Gedanke durch den Kopf, Mensch, wer weiß, was ich alles versäumt habe, wenn ich denn als junger Mensch schon in dieses Metier eingestiegen wäre. Korrekt. Ja. Korrekt. Wie kam es, dass du früher nie versucht hast, irgendwie da in Kontakt zu... Ich habe an und für sich immer gearbeitet. Ich habe fast immer eine 7-Tage-Woche gehabt, beruflich. Mhm. Ich habe also viel, viel im Außendienst gearbeitet und ich hatte auch nie so den rechten Mut dazu. Klar, wenn man in einem festen Beruf steht, ist es natürlich noch viel schwieriger, dann zu sagen, ich unterbreche das jetzt oder hänge es gar an den Nagel, ohne zu wissen, ob daraus etwas wird dann. Ja. Aber egal, jetzt hast du's und jetzt bist du dabei und das ist doch eine wunderbare Aufgabe, ja, als Rentner sozusagen ein neues Berufsleben nochmal anzufangen. Ja, richtig, richtig. Und vor allen Dingen, Adnan Köse hat mir auch noch eine neue Rolle versprochen, die von einem Film, den er in diesem Jahr gedreht. Ja. Und da bekomme ich auch wieder eine Sprechrolle. Ja. An der Seite von Günter Lamprecht. An der Seite von Günter Lamprecht? Ja, Günter Lamprecht. Den ich extrem verehre. Ja. Günter Lamprecht, ich habe neulich über ihn nachgedacht. Man hört und sieht so gar nichts mehr. Ja, ist richtig. Aber er ist noch so fit, dass er wieder spielen kann. Er ist mit dem Regisseur sehr eng befreundet und er wollte an und für sich nach dem Attentat von Berchtesgaden, der kam ja mal in eine Schießerei mit Terroristen. Ja, ich weiß. Danach wollte er nie wieder drehen. Und er hat dem Herrn Köse aber versprochen, dass er eben noch mal einen Film mit ihm machen möchte. Super. Und er hat auch schon den Titel, der heißt Mein Freund Arkander. Mhm. Es ist eine wunderschöne Story. Also ich muss sagen, dass ich finde, Günter Lamprecht ist einer der ganz großen deutschen Schauspieler. Das Richtig. Ist unser Jean Gabin, finde ich. Richtig. Und er hat ja auch große Erfolge gehabt, ist leider im Moment ein bisschen in Vergessenheit geraten, ja, und vor allen Dingen auch bei den jüngeren Leuten. Ja. Dieter, also super, ich gratuliere dir sehr herzlich, das ist eine tolle Geschichte und wünsche dir viel Spaß weiterhin bei der Schauspielerei und wer weiß, was alles noch daraus entsteht, wir werden vielleicht noch viel von dir hören, wer weiß. Ja, ich werde wahrscheinlich nie den Oscar bekommen, aber wenn ich mal so eine Miniaturausgabe bekomme, dann bekommst du die und stell die bitte neben deinen Hirschen. Das mache ich, versprochen. Okay. Versprochen. Lieber Dieter, toi toi toi und viel Erfolg weiterhin. Domian, herzlichen Dank. Sehr gerne, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Ich sage euch immer unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema die Macht der Mütter. Ich möchte mit euch gerne über sehr starke und dominante Frauen, sprich Mütter, reden. Vielleicht Mütter, unter denen ihr oder eine Mutter, unter der ihr sehr gelitten habt, die Schlimmes mit euch gemacht hat, die Macht ausgeübt hat, die vielleicht gewalttätig war. Aber auch würde ich sehr gerne mit euch über eure Mutter sprechen, wenn sie eine sehr starke Frau war, die euch sehr gefördert hat, die euch geschützt hat, der ihr viel zu verdanken habt. Also, das Thema heißt Die Macht der Mütter. Morgen unser Thema. Zum Anmelden, wenn ihr mir davon erzählen wollt, gerne über domian@wdr.de oder vor der Sendung anrufen ab 0 Uhr und gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Die Macht der Mütter. Katja, 29, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Katja, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's bei mir um Folgendes. Also ich erzähl mal ganz kurz, ich bin seit 11 Jahren verheiratet mit einem Türken, also mit einem türkischen Landsmann. Ja. Und ja, wir haben uns jetzt halt getrennt und ich bin halt sehr menschlich von ihm sehr enttäuscht worden. Warum? Naja, weil, also wir haben uns eigentlich in Freundschaft getrennt, weil wir gemerkt haben, dass wir uns auseinandergelebt haben. Ja, habt ihr Kinder? Nein. Nein. Und Von wem ging dir die Trennung aus? Von uns beide. Also wir haben uns beide zusammengesetzt und haben halt das beredet und dass es halt besser wäre, wenn wir halt nur eine Freundschaft, weil wir uns halt auseinandergelebt haben. Wir haben halt früh geheiratet und man entwickelt sich ja in unterschiedlichen Richtungen. Naja, und es lief auch alles ganz gut, bis er halt eine neue Freundin kennengelernt hat, die dann halt den Kontakt nicht mehr wollte, wo er dann natürlich auch nachgegeben hat, um ihr zu gefallen. Ja. Aber naja, denn bei uns ist dann auch noch so ein bisschen finanziell alles ein bisschen schief gelaufen. Er hat mich dann auch viel belogen und unsere Geschäfte verkauft und hat sich in der Türkei abgesetzt und kam dann wieder und hat sie aber mitgenommen. Und naja, jedenfalls bin ich da sehr enttäuscht worden. Und jetzt habe ich übers Internet sozusagen jemanden kennengelernt aus, also er ist eigentlich Tunesier. Als ich ihn kennengelernt habe, war er noch in Italien, also er macht immer Saisonarbeit in Italien. Ja. Und geht dann immer nur 2-3 Monate wieder zurück nach Tunesien. Du hast ihn kennengelernt übers Netz? Ich habe eine Umschulung gemacht und habe dort seinen Cousin kennengelernt. Und habe dann mal bei Facebook in seiner Freundschaftsliste so geguckt. Und da ist er mir halt aufgefallen und da habe ich den gefragt und da hat sich dann halt rausgestellt, dass das sein Cousin ist. Ja. Ja, habe ihn dann einfach mal angeschrieben bei Facebook. Ja, seitdem haben wir halt regelmäßig Telefonkontakt. Wie lange jetzt schon? 5 Monate. Ja, okay. Wir haben halt viel übers Telefon und viel über Kamera und MSN. Will auch gar nicht abstreiten, dass ich nicht schon andere hatte zwischendurch, aber irgendwie hat es mich halt irgendwie magisch zu dem hingezogen, weil wir uns einfach... Auf welche Sprache kommuniziert er? Auf Deutsch. Er kann Deutsch? Er kann Deutsch, ja. Ah ja. Er kann sogar sehr gut Deutsch. Wie kommt das, wenn er nur in Tunesien gelebt hat und in Italien arbeitet? Naja, er sagt immer, weil sein Vater wohl mal vor vielen Jahren hier in Deutschland war. Ja. Und dass er damit halt groß geworden ist mit der Sprache, weil er seinen Cousins und er auch Tanten und so hier hat, die er auch schon öfters in Deutschland besucht hat. Aber er ist nicht in Deutschland geboren? Nein. Nein, auch nicht hier aufgewachsen? Er ist in der Schweiz geboren. Achso, na gut, er ist ja dann unter Umständen auch mit der deutschen Sprache konfrontiert. Ja, genau, da ist er auch aufgewachsen, also bis zum 6. oder 7. Lebensjahr wahrscheinlich da ja dann auch. Gut, so weit, so gut. Ja. Seit 5 Monaten so in Kontakt, noch nicht persönlich getroffen bisher? Nee, halt nur über Kamera und so, aber irgendwie seit ich den ersten Mal so gehört habe und erste Mal so gesehen habe, da war irgendwas. Ja. Und das reizt mich natürlich tierisch, weil ich auch gemerkt habe, dass ich alle anderen halt abgeschrieben hatte, habe. Für ihn und hat mir auch sehr geholfen, halt über meinen Mann so drüber hinwegzukommen. Ja. Weil ich ja doch sehr an meinen Mann gehangen habe. Ja. Aber die Geschichte ist jetzt so, elf Jahre ist lange Zeit, natürlich. Aber die Geschichte ist jetzt so mehr oder weniger verpackt, weggepackt mit dem Mann. Mit meinem Mann, ja. So. Also, ja, extrem. Wo liegt das Problem mit dem Mann aus Tunesien? Ja, also ich möchte da gerne hinfahren. Aber naja, viele sagen halt, dass das bekloppt ist, weil ich den nicht richtig kenne. Aber irgendwie, mein Gefühl sagt mir, dass es der Richtige ist. Du willst nur mal hinfahren? Oder was willst naja, du? Naja, ich möchte gerne 6 Wochen hin, weil wir auch die gleichen Ansichten haben. Also so heiraten geht sowieso nicht. Ich bin ja verheiratet. Ich würde mal sagen, über heiraten wollen wir jetzt auch noch gar nicht reden. Ne? Nee, gar nicht. Das ist gar kein Thema. Will ja auch nicht, aber... ich möchte halt gerne dahin, um mal zu gucken, wie das denn halt wirklich das Zusammenleben denn auch funktioniert. Also ob man sich denn genauso versteht, wenn man tagtäglich über eine längere Zeit, also wie gesagt 6 Wochen, zusammen ist. Hast du das mit ihm schon besprochen? Ja. Will er, dass du kommst? Ja, sehr gerne. Würdest du dann bei ihm wohnen? Ja. Mhm. Weil er hat in Tunesien bei seinen Eltern da so eine eigene Wohnung. Mhm. Die haben auch soweit alles. Ich meine, ich komme auch gut mit denen, seinen Eltern schon klar. Also. Was, mit denen hast du auch schon telefoniert? Ja, telefoniert oder wie gesagt, über MSN, über die Kamera, mhm, letztens mit der Mama, weil die hat dann so Fotoalben gezeigt und weil er noch draußen war und so. Und wer hat jetzt Bedenken, dass du das nicht tun solltest? Ja, meine Freunde, die haben halt Angst, arabisches Land und dann alleine und da weiß man nicht, aber er ist vom Typ ist ja gar nicht so. Seine Eltern sind, also seine Mama und seine Schwestern und alles, die haben auch alle kein Kopftuch, die sind eigentlich schon sehr modern eingestellt. Mhm. Naja, es gibt auch absolut nette Leute da mit Kopftuch, ne? Das ist nicht das Kriterium. Ja, ja, aber ist ja immer so. Ich meine, ja klar, sicher. Ich meine, Vorsicht ist geboten. Wir haben auch hier in dieser Sendung schon heftige Geschichten gehört, wo Frauen dann dort in ein solches Land gefahren sind und da war alles dann ganz anders als vorher auf MSN oder am Telefon. Ja, ich denke auch, aber ich denke auch, dass mein Gefühl mich noch nie so verlassen hat. Sagen wir mal so, wie stehst du finanziell so da? Also so, ist es okay oder ich will jetzt keine Einzelheiten wissen? Ja, es geht. Es geht so, nein. Also das Problem ist einfach, dass ich ja von meinem Mann muss mir ja Unterhalt zahlen sozusagen. Und es könnte natürlich sein, wenn ich muss dem ja Bescheid sagen, wenn ich jetzt so 6 Wochen nicht da bin, falls irgendwas ist oder so, dass er da vielleicht einen Riegel vorschiebt. Ja, also nein, die Hintergrund meiner Frage war eine ganz einfache Geschichte. Wie wäre es denn, wenn du nicht gleich 6 Wochen fährst, sondern vielleicht 3 oder 4 Wochen und in einem Hotel wohnst, dass du auf jeden Fall, du quasi als Touristin hinfährst in das Land Tunesien, du hast deinen eigenen Bereich in dem Hotel und dass man sich ganz vorsichtig vielleicht erstmal in einem Café annähert, sich da mal trifft, sich unterhält, in einem Restaurant, nicht gleich in der Familie. Wenn ich dich privat kennen würde, würde ich auch sagen, nee, komm, vorsichtig, mach das nicht. Ich kann dich schon verstehen, dass du, wenn du jetzt 5 Monate mit dem Mann kommunizierst, dass du interessiert bist und ihn gerne kennenlernen möchtest. Und dass dann Funke übergesprungen ist. Da kann man ja kaum was gegen unternehmen. Ja, weil der ist auch so ganz anders irgendwie. Also ja, das haben ganz viele auch schon gesagt und dann war hinterher die Katastrophe. Was spricht dagegen mit dem Hotel, die Variante? Ja, keine Ahnung. Könnte man eigentlich machen. Ja, dann könntet ihr euch zuerst doch mal im Restaurant deines Hotels treffen und so, dass es einfach nur vorsichtig angenähert ist, damit du auch erstmal einen Eindruck von diesen Menschen bekommst. Nur über Cam und Telefon, das würde mir nicht reichen. Ja, das könnte ich machen. Generell kann ich das verstehen, dass du ihn kennenlernen möchtest, klar. Man darf auch nicht alle über einen Kamm scheren, dass alles schrecklich ist, wenn man in ein solches Land geht, beileibe nicht, aber Vorsicht ist geboten, da es schon viele schlimme Geschichten gegeben hat. Also ja, natürlich, sollte man vorsichtig vorgehen. Ja, so sehe ich das ja auch. Aber ich denke, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich denke schon, dass ich ganz gute Menschenkenntnis habe, weil ich schon mit mehreren Ausländern zusammen war und ich habe noch nie Pech gehabt, noch nie. Doppelt hält besser, würde ich sagen. Doppelte Vorsicht hält besser. Das stimmt. Überleg mal, du wirst es sowieso machen, da bin ich ganz sicher, wie ich das hier so rausgehört habe. Ja. Aber überleg mal, vielleicht wäre das sogar ein guter Kompromiss. Du bist in Tunesien, du lernst ihn kennen, du bist erstmal auf der relativ sicheren Seite. Gut, ganz sicher ist nichts, aber... Naja, so ein bisschen Angst habe ich einfach nur, dass ich fühle, noch mehr wird und ich muss wieder zurück. Gut, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ob du dich jetzt wirklich darauf einlassen willst. Ich habe das jetzt so schon verstanden, dass du schon so in Flammen stehst, dass du gar nicht mehr groß zurückrudern kannst. Nee. Das ist natürlich eine andere Frage. Wie geht das dann weiter? Was für eine Perspektive haben wir? Mehr weiß ich nicht zu sagen, Katja. Ja, okay. Überleg mal. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück und alles Gute. Trotzdem danke. Ja. Gerne, tschüss. Okay, ciao. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit, ich sag euch, mit Sandy. Und Sandy ist 36. Guten Morgen, Sandy. Hallo, Domian, grüß dich. Hallo, Sandy. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um meine Mama, die vor 2 Jahren verstorben ist. erzählt, hat eine sehr schwere Osteosporose gehabt, die Knochen sind, und die Wirbel sind permanent gebrochen. Mhm. Und sie hat dann ganz schwere Medikamente bekommen und man konnte sie auch nicht mehr und hat mich ins Ausland geschickt. Ich sollte dort was für sie erledigen. Und in der Zwischenzeit hat sie sich dann das Leben genommen mit diesen Medikamenten. Und als ich dann zurückkam, lag sie schon einige Wochen in der Wohnung. Und ich habe es dann von der Kripo gleich erfahren, als ich daheim war, was los ist. Lass mich mal kurz fragen, wer hat dich ins Ausland geschickt? Meine Mama. Sie wollte dort für sie ein paar Sachen erledigen. Sie kommt aus Rumänien ursprünglich und deswegen wollte ich dort was für sie erledigen. Da kommst du zurück und sie ist schon so lange tot. Ja, sie hat es deshalb so gemacht, wahrscheinlich, dass ich sie nicht tot finde. Das habe ich gerade gar nicht richtig mitbekommen. Hast du sie denn auch gefunden? Nein, nein, nein. Die Nachbarn haben wegen des Geruchs bei der Polizei angerufen. Mhm. Und es ist halt so, dass ich sie nicht ganz alleine zurückgelassen habe. Sie hatte eine Pflegerin, also ab dem Zeitpunkt, wo ich weggefahren bin, muss eine Pflegerin kommen. Wahrscheinlich hat sie sich auch gedacht, die wird sie finden. Mhm. Nur hat die sich gar keine größere Mühe gegeben, sich Einlass zu verschaffen dort. Die Pflegerin, und, die hat gar nicht... Ja. Dann die hat einfach geklingelt und hat niemand aufgemacht und das war's. Genau, sie hat wohl den Nachbarn auch nach dem Schlüssel gefragt. Aber die Nachbarin hat den wahrscheinlich nicht gefunden oder so, ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall hat sie dann einfach die Sache links liegen lassen. Ich kam zurück und finde dann das in meinem vor. Also das war furchtbar. Mhm. Als diese Pflegerin geklingelt hat, da war deine Mutter da schon verstorben? Ja, also es war so, dass ich die Frau persönlich nur einmal gesehen habe. Es war aber alles abgesprochen, dass wenn in meiner Abwesenheit das dann auch wirklich so Teilpflege war, das regelmäßig kommt. Und ich war sicher, meiner Mutter geht's gut bei dieser Frau. Also ein umso größerer Schock, als du dann zurückkamst. Natürlich. Mhm. Es war plötzlich, das Ganze ist jetzt 2 Jahre her. Ich habe bisher auch noch drüber gesprochen, also... Hat deine Mutter alleine... Einfach, ich rufe jetzt mal an, aber ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation fertig werden soll. Mit diesen Erinnerungen und diesem immer noch nachwirkenden Schock, meinst du? Ja, ganz genau. Wohnte deine Mutter... Ich konnte auch jetzt nicht zu ihrer Bestattung oder so, ich konnte nicht mehr. Also ich lag quasi das erste halbe Jahr gerade nur unter Medikamenten im Bett, also ich habe nichts mehr gemacht. Mhm. Deine Mutter hat so war es gerade richtig zu verstehen, eine Überdosis der Medikamente genommen und da und somit hat sie sich das Leben genommen, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Ja, es war auch wirklich so schlimm, dass sie sprach ständig ein neuer Wirbel, die Schmerzen waren furchtbar, sie wurde auch ständig operiert, da war nichts mehr zu machen. Machst du dir, weil du nun weggefahren bist, in irgendeiner Form Schuldgefühle? Ja. Entsetzliche Schuldgefühle. Weswegen, weswegen konkret? Wegen des Wegfahrens oder gibt es noch andere Gründe? Ach, einfach so, ich konnte mich um den gesamten Hausstand nicht mehr kümmern. Ich bin dort rein, ich wollte mit dem Willen eigentlich mich um alles zu kümmern, aber meinst ich habe dann einfach nur Unterlagen rausgeholt und bin Flucht einfach nur weg. Aber da war die Mutter ja schon verstorben. Ja, sicher, aber in der Wohnung, man kann sich vorstellen, wenn jemand, man verändert sich ja, also wenn man ein paar Wochen liegt. Ne? Natürlich, natürlich. Machst du dir denn Schuldgefühle, dass du das vielleicht irgendwie hättest verhindern können? Sie hat mal zu mir gesagt, das war das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, wenn ich Schluss machen würde, wärst du mir böse. Dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, es ist egal, was du machst, ich werde immer hinter dir stehen. Das hat sie wahrscheinlich als eine Art okay von mir gesehen. Bereust du diesen Satz? Nein, das nicht. Sie hat wenigstens ihren Frieden gehabt damit, dadurch. Ich glaube auch, so wie du schilderst, war sie eine extrem schwer kranke Frau, für die es keine Hoffnung mehr gab, die sehr, sehr gelitten hat. Ja, und mein Vater starb an Krebs zum Beispiel und zum Schluss sagte dann meine Mutter, sie dachte, der Krebs wäre das Schlimmste, was einem passieren kann. Aber es ist es nicht, weil man weiß wenigstens, dass man stirbt. Mhm. Das heißt, ich finde auch, dass man dann so eine Entscheidung respektieren muss. Oh ja, das tue ich auch, das auf jeden Fall. Dennoch ist es natürlich für den Hinterbliebenen, jetzt in deinem Fall, wenn man dann zurückkommt und das dann so erlebt, ist es natürlich grenzenlos furchtbar. Damit hätte ich nie gerechnet, dass sowas passieren kann, weil ich dachte, sie wäre halt abgesichert und sie dachte wohl, wenn sie das macht, wird sie auch gefunden. dass mir dann hinterher sowas zurückbleibt, und das hätte mir nie zugemutet. Musstest du denn auch dann hinterher, warst du dann nochmal in der Wohnung, hast diese Wohnung auch irgendwie noch aufgeräumt oder sauber? Das wollte ich eigentlich machen, ich habe es nicht mehr geschafft, ich bin dort zusammengebrochen quasi. Das verstehe ich. Ich habe nur die Unterlagen, die ich gebraucht habe, man halt so braucht, rausgeholt und es war weg. Liebe Sandy, meine Sendung ist jetzt vorbei. Aber wir werden gleich weiter reden können. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Du legst nur einfach auf. Alles Gute, bis gleich. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Julia Jochum. Morgen heißt unser Thema Die Macht der Mütter. Ein Uhr Radio, das Live, ein Uhr über der Fernseher. Bis dahin. Tschüss.